1. Jahwe sprach zu Mose und Aaron und gab ihnen folgende Anweisungen. 2. Sag den Israeliten, wenn ein Mann einen Ausfluss aus seinem Geschlechtsorgan hat, so ist dieser Ausfluss unrein. 3. Seine Unreinheit aufgrund dieses Ausflusses besteht unabhängig davon, ob der Ausfluss kontinuierlich fließt oder ob sein Geschlechtsorgan verstopft ist und nichts austritt, in beiden Fällen ist er unrein. 4. Jedes Lager, auf dem der Mann mit dem Ausfluss liegt, wird unrein, ebenso wie jeder Gegenstand, auf dem sitzt. 5. Wer sein Lager berührt, muss sein Kleider waschen und sich baden, er bleibt bis zum Abend unrein. 6. Wer sich auf einen Gegenstand setzt, auf dem der Mann mit dem Ausfluss saß, muss sein Kleider waschen und sich baden, Orcher bleibt bis zum Abend unrein. 7. Wer den Körper des Mannes mit dem Ausfluss berührt, muss sein Kleider waschen und sich baden, bleibt bis zum Abend unrein. 8. Wenn der Mann mit dem Ausfluss seinen Speichel auf ein reiner Person spuckt, muss dies Person ihr Kleider waschen und sich baden, sie bleibt bis zum Abend unrein. 9. Jeder Sattel, auf dem der Mann mit dem Ausfluss reitet, wird ebenfalls unrein. 10. Wer etwas berührt, das sich unter ihm befand, wird bis zum Abend unrein. Wer ist jedoch trägt, muss sein Kleider waschen und sich baden und bleibt ebenfalls bis zum Abend unrein. 11. Jeder, den der Mann mit dem Ausfluss berührt, one sich zuvor die Hand mit Wasser gewaschen zu haben, muss sein Kleider waschen und sich baden, bleibt bis zum Abend unrein. 12. Den Gefäß, die der Mann mit dem Ausfluss berührt, müssen zerbrochen werden, warendel holzernen Gefäß mit Wasser abgespült werden müssen. 13. Wenn der Mann von seinem Ausfluss geheilt ist, soll sieben Tage ab dem Zeitpunkt seiner Heilung zahlen. Danach muss sein Kleider waschen und seinen Körper in fließendem Wasser baden im Rhein zu werden. 14. Am 8. Tag soll zwei Turteltauben oder zwei Jungtauben nehmen, zum Eingang des Offenbarungszeltes vor Jahwe gehen und sie dem Priester übergeben. 15. Der Priester soll die Tiere darbringen, eins als Sündopfer und das andere als Brandopfer. Auf dies Weise wird der Priester vor Jahwe sooner für den Mann wegen seines Ausflusses erwirken. 16. Wenn ein Mann einen Seinigus hat, muss seinen Körper baden und bleibt bis zum Abend unrein. 17. Jeds Kleidungsstück und Jeds Leder, das mit solchem Samen in Berührung kommt, muss gewaschen werden und bleibt bis zum Abend unrein. 18. Wenn ein Mann mit einer Frau schlaft und es zu einem Seinigus kommt, müssen sich beide baden und bleiben bis zum Abend unrein. 19. Wenn ein Frau eiermonatlich Blutung hat, ist sie sieben Tage lang unrein. Jeder, der sie waren dieser Zeit berührt, wird bis zum Abend unrein. 20. Als, worauf sie waren ihre Unreinheit liegt oder sitzt, wird unrein. 21. Jeder, der ihr Lager berührt, muss sein Kleider waschen und sich baden, bleibt bis zum Abend unrein. 22. Jeder, der einen Gegenstand berührt, auf dem sie saß, muss sein Kleider waschen und sich baden, bleibt bis zum Abend unrein. 23. Wenn etwas berührt, das sich auf ihrem Lager oder auf dem Gegenstand befindet, auf dem sie sitzt, wird bis zum Abend unrein. 24. Wenn ein Mann mit schlaft und ihr Unreinheit auf ihn übergeht, bleibt sieben Tage lang unrein und Jeds Lager, auf dem liegt, wird ebenfalls unrein. 25. Wenn ein Frau über einen langeren Zeitraum einen Blutfluss hat, der außerhalb ihrer normalen Menstruationszeit liegt oder über dies hinausgeht, so gilt sie waren der gesamten Dauer dieses unreinen Ausflusses als unrein, genau wie waren ihre gewöhnlichen Unreinheit. 26. Jeds Lager, auf dem sie waren ihres Ausflusses liegt, wird als unrein betrachtet, vergleichbar mit dem Lager waren ihre normalen Menstruation. Ebenso wird jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, unrein, wie es bei ihrer gewöhnlichen Unreinheit der Fall ist. 27. Wer dies Gegenstand berührt, wird unrein, muss sein Kleider waschen und sich baden und bleibt bis zum Abend. Unrein. 28, when SIE von Irem Ausfluss geheilt ist, soll SIE noch 7 Tage zahlen, danach gilt SIE als Rein. 29, opten Tag soll SIE's way Turteltorben oder sway Jungtorben nehmen und SIE's Priesteren den Eingang des Offenbarungszeltes bringen. 30, der Priester soll die Eintorb als Sundopfer und die Ander als Brandopfer darbringen. Auf dies Weise wird der Priester vor Jahwe sooner für SIE wegen ihres Unreinen Ausflusses erwirken. 31, auf dies Weise sollst du die Israeliten vor ihrer Unreinheit warnen, damit SIE nicht sterben, indem SIE mein Heiligtum, das sich unter ihnen befindet, wären reinigen. 32, die sind die Vorschriften bezüglich des Manes mit einem Ausfluss und des Manes, dem Samen entget, wo dercher Unrein wird. 33. SIE betreffen auch die Frau mit ihrer gewöhnlichen Unreinheit, Personen mit einem Ausfluss, SIES Mann oder Frau, so identigen, der mit einer unreinen Person schlaft.